And she's fully devoted to God's grace in this word, and not to my interpretation of the Bible. Wenn sie sich ganz der Gnade Gottes und seinem Wort verschrieben hat und nicht meine Interpretation der Bibel, church would be hilariously, wonderfully joyful. Wäre die Gemeinde herrlich, wunderbar und voller Freude. Mensch, feliz, alegre. All right. Okay. Thirdly, the church is a holy temple, the Bible says. Drittens, die Gemeinde ist ein heiliger Tempel, sagt die Bibel. Actually, these are two Greek words. Eigentlich sind es zwei griechische Wörter. You know, and the Greek words that are used here for holy temple. Die griechischen Wörter, die hier für heiliger Tempel verwendet werden. You know, the one word, it literally describes holy. Das eine Wort heißt wörtlich heilig. Which means dedicated, separated, set apart. Okay. Das bedeutet geweiht, abgesondert, herausgehoben. To the service of God. Für den Dienst für Gott. The other one literally means a temple. Und das andere bedeutet tatsächlich Tempel. Think about it. Denk mal darüber nach. The Bible says the church is a separated temple where God can dwell. Die Bibel sagt, die Gemeinde ist ein abgesonderter Tempel, in dem Gott wohnen kann. Does God dwell in the church? Wohnt Gott in der Gemeinde? Well, that's what he wants to. Nun, genau das will er ja. That's his desire. Das ist sein Verlangen. So we go to a temple and then we call down the presence of God. Wir gehen also in einen Tempel und rufen dann die Gegenwart Gottes herab. And then when there are certain emotions, we say, man, did you feel the presence of God? Wenn dann bestimmte Gefühle aufkommen, sagen wir, hast du die Gegenwart Gottes gespürt? What would be that we understand that we are the temple and that's where he wants to dwell? Was wäre, wenn wir verstehen würden, dass wir der Tempel sind und er dort wohnen möchte? That means he expresses himself through me individually and through us corporately. Das heißt, er drückt sich durch mich persönlich und durch uns als Gemeinschaft aus. Look at 1 Corinthians 3, 16 and 17. Schau dir 1. Korinther 3, 16 und 17 an. It's a really beautiful word. Das ist ein wirklich schönes Wort. Do you not know that you are God's temple and that God's spirit dwells in you? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt? Do you know, this is actually not written to us individual Christians. Weißt du, das ist eigentlich nicht an uns einzelne Christen gerichtet. In 1 Corinthians 6, 19, the Bible says that our body is the temple of the Spirit of God. In 1. Korinther 6, 19 sagt die Bibel, dass unser Körper der Tempel des Geistes Gottes ist. Individually, I am God's temple, but we have to understand that we corporately also are God's temple. Ich als Einzelperson bin also Gottes Tempel, aber wir müssen verstehen, dass auch wir als Gemeinschaft Gottes Tempel sind. Do you not know that you are God's temple? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? And that God's spirit dwells inside of you. Und dass Gottes Geist in euch wohnt? Plural. Mehrzahl. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, wird Gott ihn vernichten. For God's temple is holy and you plurally are that temple. Denn Gottes Tempel ist heilig und ihr in der Mehrzahl seid dieser Tempel. É algo sagrado. You know, and in 1 Corinthians 6, in 2 Corinthians 6, Paul says this too. In 2. Korinther 6 sagt Paulus das auch. In Ephesians 2, verse 20, 22, God says this too. In Epheser 2, Verse 21 und 22 auch. What would be if we would become aware? Was wäre also, wenn wir uns bewusst würden, that God wants me to live a holy life separated for him. Dass Gott will, dass ich ein heiliges Leben führe, abgesondert für ihn. But God wants us as a people, as a community to also function as a temple. Gleichzeitig will Gott aber auch, dass wir als Menschen, als Gemeinschaft wie ein Tempel funktionieren. Suddenly our focus cannot be anymore selfish and consumeristic. Plötzlich kann unser Fokus nicht mehr egoistisch und konsumorientiert sein. How can it be? Wie ist das möglich? If I understand that we are temple, then I understand that our purpose is for God to dwell in us. Wenn ich verstehe, dass wir der Tempel sind, dann verstehe ich auch, dass es unsere Bestimmung ist, dass Gott in uns wohnt. So my getting together with the other living stones of the temple. Deshalb kann mein Zusammenkommen mit den anderen lebendigen Steinen des Tempels can never again be that I have a happy moment and I go home happy. Nie mehr so sein, dass ich einen glücklichen Moment habe und glücklich nach Hause gehe. It cannot be anymore about me, it has to be about him. Es kann nicht mehr um mich selbst gehen, es muss um ihn gehen. Think about it. Denke darüber nach. That means idolatry cannot be anymore in a temple. Das heißt, dass es im Tempel keinen Götzendienst mehr geben kann. That means we cannot elevate one person over the other. Das heißt, wir können nicht eine Person über die andere erheben. Because the temple is a dwelling place of God, not a dwelling place of people. Denn der Tempel ist die Wohnung Gottes, nicht die Wohnung der Menschen. You know, For me, it is so frustrating when we don't understand what we are as a church. Für mich ist es so frustrierend, wenn wir nicht verstehen, was wir als Gemeinde sind. You know, God wants to express himself, dwell among us as a community. Gott will sich selbst zum Ausdruck bringen und unter uns als Gemeinschaft wohnen. Think about it. Denke darüber nach. What would happen if when the temple of God actually meets together? Was würde passieren, wenn der Tempel Gottes tatsächlich zusammenkommt? Nobody ever would be concerned how much he likes it, if he sings a song that he enjoys, or if he feels good. Sich niemand Gedanken darüber machen würde, ob ihm die Lieder gefallen oder ob er sich gut fühlt. People only consider was the one who dwells in this temple pleased. Und die Menschen nur daran bedacht wären, ob derjenige, der in diesem Tempel wohnt, zufrieden war. Santuário foi agradado? What would be when we as a temple meet together? Was wäre, wenn wir als Tempel zusammenkommen? If we would remind ourselves, we have been separated so that he can have a dwelling place, not just I can be happy. Und uns daran erinnern würden, dass wir abgesondert wurden, damit er eine Wohnung hat, nicht damit ich glücklich bin. So that he can have a dwelling place, not just I can be happy. Wir sind abgesondert worden, damit er eine Wohnung hat und nicht damit ich glücklich sein kann. Não para nossa aspiração de alegria. Suddenly, it doesn't matter if I like the songs or if I don't like them. The question is, does he like them? Plötzlich spielt es keine Rolle mehr, ob ich die Lieder mag oder nicht. Die Frage ist, mag er sie? You know, there are music that are styles I don't like. Ich weiß, dass es Musikrichtungen gibt, die ich nicht mag. Doesn't matter. Das spielt keine Rolle. No, I'm not talking about singing songs of the old covenant that are so wrong. Ich rede nicht davon, Lieder des alten Bundes zu singen, die so verkehrt sind. You know, because that has nothing to do with God and how God is and what God wants to do. Denn das hat nichts mit Gott zu tun und damit, wie Gott ist und was er tun will. But the truth is, we all have favorite music and we all have music we don't like so much. Aber die Wahrheit ist, dass wir alle Lieblingsmusik haben und solche, die wir nicht so sehr mögen. That's how we are. So sind wir nun mal. But you know, when I sing music to God, the question is never, do I like this song or not? That's never my question. Aber weißt du, wenn ich für Gott singe, ist die Frage nie, ob ich dieses Lied mag oder nicht. Das ist nie meine Frage. Does the music focus on him, the one who inhabits the temple? Meine Frage ist, richtet sich die Musik auf ihn aus, der den Tempel bewohnt? Because the temple is about him, the God who lives in the temple. Denn im Tempel geht es um ihn, den Gott, der im Tempel wohnt. We've made so much about our meetings, about us, and so little about him. Es dreht sich so viel um unsere Veranstaltungen, um uns und so wenig um ihn. You know, I believe one of the reasons why the church today is so powerless. Ich glaube, einer der Gründe, warum die Gemeinde heute so machtlos ist, the church has so little understood that we are a dwelling place for him to express himself through this dying world. Liegt darin, dass die Gemeinde so wenig davon verstanden hat, dass wir ein Ort sind, an dem er sich dieser sterbenden Welt mitteilen, offenbaren kann. God uses the Apostle Paul in the Bible. Gott gebraucht den Apostel Paulus in der Bibel. To help us understand what church actually is all about. Als Hilfe für uns, damit wir verstehen, worum es in der Gemeinde geht. Again, structure, whatever structure you like, I'm fine with anything. Noch einmal, Struktur, egal welche Struktur du magst, ich komme mit allen klar. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch weitere Informationen gibt. We have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. We have a great association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen großartigen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen, click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst zur Seite weitergeleitet, auf der du all die anderen wunderbaren Informationsquellen findest. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.